إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم Willkommen zu Lektion 23, in der wir mit Sura Yasin beginnen. بسم الله الرحمن الرحيم Yasin والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم ياسين Bei dem weisen Koran Du bist wahrlich einer der Gesandten auf einen geraden Weg. Der Koran ist die Offenbarung des Allmächtigen und Barmherzigen. Damit du ein Volk warnst, dessen Väter nicht gewarnt wurden, so dass sie gegenüber allem unachtsam sind. Rafilun ist die Unachtsamkeit, die Rafla. Also ob sie dich jetzt verleugnen oder nicht verleugnen, dir folgen oder nicht folgen, Allah schwört hier bei dem weisen Koran, du bist wahrlich einer der Gesandten. Und dieser Koran wurde deswegen gesandt, damit du ein Volk warnst, dessen Väter nicht gewarnt wurden, wie es zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, der Zustand der Araber war, dass sie seit Generationen schon keine Botschaft von Allah empfangen hatten, das, was von Ibrahim a.s. überliefert worden war, mittlerweile entweder in Vergessenheit geraten oder mit ihren eigenen Erneuerungen und auf Schirk basierenden Traditionen gemischt worden war und sie also nun mittlerweile in Rafla, in der absoluten Unachtsamkeit gegenüber Allahs Botschaft lebten. Die Wahrheit war ihnen nicht bekannt, noch war sie ihnen wichtig, noch war in ihnen das Bedürfnis da, diese Wahrheit zu suchen, sie dann auch zu finden. Ja, wenn jemand so ohne das Wissen von Allah lebt, dann folgt er mal seinem eigenen Verstand, mal dem, was er um sich herum halt vorfindet. Deswegen sagten sie ja immer, wir folgen doch nur dem, was wir bei unseren Vätern auch schon vorgefunden haben. Wer aber nach dem Kommen der Botschaft trotzdem unachtsam bleibt, Allahs Warnung wird ausgesprochen, das Wort ist ja gegen die meisten von ihnen unvermeidlich fällig geworden, so glauben sie nicht. Gewiss, wir haben um ihre Hälse Fesseln gelegt, sie reichen bis zum Kinn, so dass sie den Kopf hochhalten müssen. Also wenn der Kopf immer oben ist, immer hochgehalten wird, das ist ja auch ein Ausdruck von Hochmut. Ja, wenn wir auch sagen, die Nase ist ganz schön hoch, also hochnäsig, was bedeutet das? Dass man hochmütig ist. Wenn jemand den Kopf ganze Zeit hochhält, die also die Rechtleitung nicht nehmen, sich nicht beugen können, nicht mal einsehen können, dass ja, bis jetzt lag ich falsch, aber jetzt habe ich die Wahrheit gesehen und ich werde dieser Wahrheit folgen. Wer das nicht kann, wer diese Demut nicht zeigen kann, vor Allah wenigstens zeigen kann, den beschreibt Allah hier als, gegen diese hat sich das Wort bewahrheitet, diese werden nicht glauben. Und wir haben vor ihnen eine Sperrmauer errichtet und hinter ihnen eine Sperrmauer und sie so überdeckt, dass sie nicht sehen können. Stellt euch mal eine Person vor, die von allen Seiten bedeckt, zu eingeschlossen ist, nichts kann zu ihr gelangen. Das ist wie, wenn wir manchmal im Aufzug, Allah bewahre, aber falls mal einer schon mal im Aufzug eingeschlossen war und das länger vielleicht sogar andauert, dann weiß er nicht mal, ob draußen Tag oder Nacht ist, ob jemand zu Hilfe eilt oder nicht eilt, ob jemand draußen vorbereitet, um ihn irgendwie daraus zu erretten. Man kriegt da gar nichts mit, was draußen eigentlich passiert. Man ist in einer Box. Nichts wird an einen herangelassen. Und wer sich jetzt freiwillig in solch eine Box, in solch eine Kiste einschließt, damit bloß nichts zu ihm gelangen kann, was ihn irgendwie zum Nachdenken zwingt, was ihn irgendwie dazu bringt, das in Frage zu stellen, worauf er bis jetzt war, wer das freiwillig tut, Allah sagt, Allah hat für sie eine Sperrmauer errichtet, so dass sie nicht sehen können. Und wer sehen möchte, der muss Demut zeigen können. Wer die Wahrheit sehen möchte, der muss sich auch mal eingestehen können, dass nein, ich wusste bis jetzt nicht oder ich habe etwas falsch verstanden oder es kann sein, dass ich etwas nicht richtig verstanden habe. Ja, das kann sein, denn ich bin ein Mensch und Allah allein ist der Schöpfer und der Allwissende. Und gleich ist es in Bezug auf sie, ob du sie warnst oder sie nicht warnst, sie glauben nicht. Du kannst nur jemanden warnen, der der Ermahnung folgt und den Al-Abama im Verborgenen fürchtet. Also auch wenn er den Al-Abama Allah nicht sehen kann, so fürchtet er ihn doch. so verkünde ihm Vergebung und trefflichen Lohn. Also diese Eigenschaften sind notwendig, damit die Warnung überhaupt fruchtet, nämlich der Ermahnung folgen und den Allerbarmer im Verborgenen zu fürchten. Gewiss, wir sind es, die wir die Toten wieder lebendig machen, und wir schreiben auf, was sie vorausgeschickt haben und auch ihre Spuren. Alles haben wir in einem deutlichen Verzeichnis erfasst. Ihr werdet schon sehen, jetzt an den paar Ayat, die wir hier schon gelesen haben, und der Ton der ganzen Sura wird dementsprechend sein, das Hauptthema dieser Sura ist mehr oder weniger das Jenseits und vor allem, was mit jenen geschehen wird, die das Jenseits hier, als sie noch auf Erden waren, das Jenseits verleugnet haben. Und Allah erwähnt hier nochmal, wir sind es, die wir die Toten wieder lebendig machen. Das wird ganz gewiss geschehen. Und warum werden sie wieder lebendig gemacht? Denn sie werden Rechenschaft ablegen müssen. Denn wir schreiben auf, was sie vorausgeschickt haben, was man an Taten tut und vorausschickt, an Gutem und am Schlechten. Und auch ihre Spuren, das heißt, das, was wir tun und die Wirkung dessen, was wir getan haben. Die Spuren dessen, die Schritte, die wir gegangen sind, die Orte, die wir besucht haben, die Reaktionen, die wir ausgelöst haben um uns herum. Die Töne, die wir von uns gegeben haben und die in Form von Schwingungen noch in dieser Welt irgendwo vorhanden sind, alles wird erfasst, alles ist in einem deutlichen Verzeichnis aufgeführt. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ Und alles haben wir in einem deutlichen Verzeichnis erfasst. Ja, also wie hoch erhaben jemand in dieser Welt auch ist und er verleugnet und er wendet sich ab und er läuft weg, wohin kann er wegrennen? Spätestens sein Tod wird ihn erfassen und dann gibt es kein Entrinnen. Und dann beginnt für ihn die Ewigkeit. Und dann ist er unter der Kontrolle Allahs. Wir sind jetzt schon alle unter der Kontrolle Allahs, aber Allah lässt uns Fristen. Allah gibt uns Aufschub und das gibt uns manchmal die Illusion, als ob wir doch noch vielleicht vogelfrei wären. Aber alles wird aufgeschrieben, was wir in unserer angenommenen Freiheit tun, was wir in unserer in der Illusion, dass keiner uns sehen würde, was wir alles darin so an Werken fabrizieren und tun, alles wird aufgeschrieben. Und selbst das wird aufgeschrieben, was wir zurückgelassen haben an Spuren. Ja, also es fühlt sich wirklich so an, als ob ganze Zeit ein ganzes Kamerateam hinter uns her wäre, von allen Seiten aufnimmt und registriert, was wir tun. Und nicht nur das, was wir tun, sondern auch die Spuren, die wir dabei hinterlassen. Alles wird genau dokumentiert. Jeden Tag steigt zu Allah ein neues Register unserer Taten herauf. Steigt zu Allah hinauf. Ja, und am Tag der Auferstehung wird man über jedes dieser Dinge Rechenschaft ablegen müssen. Alles wird vorgeführt werden. Ja, wie manchmal, das ist ein sehr negatives Beispiel, aber manchmal bei der Suche nach einem Verbrecher, dann geht man auch und schaut nach seinen Spuren. Was hat er alles angefasst? Wo ist er gewesen? Wo scheint es, dass er vielleicht etwas vergessen, verloren, etwas liegen gelassen hat, damit man zu dieser Person gelangen kann? Ja, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Alles, was wir so tun, das bleibt nicht einfach liegen und keiner kümmert sich darum. Nein, das, was wir tun und die Spuren, die wir dabei hinterlassen, alles wird in diesem Verzeichnis aufgeführt. Ja, deswegen auf den Weg der Gottesfurcht gehen, auf dem Weg der Vorsicht gehen und jeden Tag neu überlegen, was wird heute wohl an meinen Taten zu Allah hinaufsteigen? Ist das eher gut oder ist das eher schlecht? Habe ich eher gute Spuren hinterlassen oder eher schlechte Spuren hinterlassen? In einem Hadith bei Nisa'i heißt es so ungefähr, dass die Malaika, die Engel, kommen nacheinander zu euch in der Nacht und am Tag, also die Engel der Nacht kommen und dann wechseln sie sich ab mit den Engeln des Tages und sie alle kommen zusammen im Gebet der Morgenfrüh, also im Fajr-Gebet und im Nachmittagsgebet. Und dann steigen diejenigen hoch, die Nacht mit euch verbracht haben. Und Allah, und er weiß es am besten, fragt sie, wie habt ihr meine Diener hinterlassen? Und sie sagen, wir haben sie im Gebet hinterlassen. Also sie waren am Beten und als wir kamen, waren sie auch wieder am Beten, weil Fajr-Zeit und Gebetszeit und Asr-Zeit ist auch Gebetszeit. Dann heißt es genauso in einem anderen Hadith, dass jeden Montag und Donnerstag die Taten vor Allah vorgeführt werden. Das heißt, wir haben einmal dieses tägliche und dann haben wir in der Woche auch zwei Termine. In einem Hadith bei Muslim heißt es so ungefähr, dass die Taten werden jeden Donnerstag und jeden Montag Allah vorgeführt und Allah vergibt dann jedem an diesen Tagen, vergibt er jedem, der nicht mit Allah irgendetwas beigesellt hat, nicht Schirk gemacht hat, in irgendwas, außer denjenigen, zwischen dem und seinem Bruder eine Abneigung besteht, ein Zerwürfnis besteht und dann wird gesagt, schiebt die Angelegenheit dieser beiden auf, bis die beiden sich wieder geeinigt, also vertragen haben. Ja, das ist also auch besorgniserregend, dass man sich in allen Umständen in einem guten Zustand befinden sollte. Gewisse Dinge sollten so schnell wie möglich bereinigt werden, denn die Taten werden Allah regelmäßig vorgeführt. Und was ist, wenn unsere Taten vorgeführt werden und wir uns in einem Zustand befinden, über die Allah zum Beispiel solches sagt? Dann gehört zu den guten Spuren, die wir hinterlassen können, zu den guten Spuren, die guten Orte, die wir besucht haben. Dann wissen, was anderen nützt. Dass wir das verbreiten, dass wir das unterstützen. Hilfe, die wir jemandem geleistet haben. Einen Brunnen, den wir haben graben lassen. Geld, das wir dafür gespendet haben. Und sei es noch wenig, weil wir nicht mehr konnten. All das sind zum Beispiel Spuren, die wir in gutem Sinne hinterlassen können. Dann schlechte Dinge, dass wir jemandem was Falsches, Schlechtes beigebracht haben, ein schlechtes Vorbild waren, schlimme und verwerfliche Dinge eingeführt haben, auf die sonst noch keiner gekommen war und wir führen das als Erster ein und andere machen uns nach und das verdoppelt und verdreifacht und mehrt dann unsere Schuld noch und sie haben auch ihre eigene Schuld natürlich zu tragen. Deswegen ein achtsames Leben führen. Was bedeutet denn Muttaqi zu sein? Gottesbewusstes Leben zu führen, auf sich und seine eigenen Taten, auf die Spuren, die man hinterlässt, achten. Wie oft hat man unbedacht etwas Schlechtes gesagt, sich über jemanden lustig gemacht, einen Fluch ausgestoßen, ein schlechtes Wort gesagt, über jemanden gesprochen. Und wie oft hat man Allahs gedacht, ein Tasbih ausgesprochen, eine Dua ausgesprochen, jemanden was Nettes, was Gutes gesagt, Zurückhaltung gezeigt, Enthaltsamkeit gezeigt, Güte, Milde, Sabr, Geduld, all diese Dinge gezeigt. Ja, und dementsprechend, was wir alles dann vorgeführt bekommen, also was wir vorausgeschickt haben und dementsprechend uns vorgeführt wird, dementsprechend wird auch das Ergebnis sein. Ja, aber diese ganze Nasiha und diese ganze Ermahnung nützt halt nur dem, der Hidayah, der Rechtleitung ja überhaupt folgen will, wie wir vorhin in der Aya gelesen haben, und der Allah fürchtet, auch wenn er Allah nicht sehen kann. Ja, warum sollen wir denn Geduld haben und Ihsan zeigen und uns zurückhalten, obwohl wir manchmal was genau das Gegenteil davon machen möchten? Warum? Weil er uns sieht. Leute erkennen uns oft nicht an. Leute bemerken gar nicht, wenn man richtig Zurückhaltung gezeigt hat, wenn man gerade richtig Geduld hatte. Manche Menschen merken das überhaupt nicht. Er, Allah, sieht es aber. Er erkennt es an, er belohnt es, selbst wenn es die kleinste der Taten ist. Deswegen kein Mensch, keine Institution auf dieser Welt kann den Menschen so belohnen, wie Allah es kann. Deswegen lohnt es sich, nur seine Zufriedenheit zu suchen. Und wenn der Mensch wirklich will und darauf hinarbeitet, dass die Menschen ihn sehen, dass sie ihn wertschätzen, dann lebt er nur in beständiger Mühsal. Und er wird immer wieder enttäuscht und nochmal enttäuscht und nochmal enttäuscht. Und in dem Moment, wo er versteht, dass Allah derjenige ist, der ihn anerkennt, der ihn mit Liebe betrachtet, der ihn mit Wohlwollen betrachtet und will, dass er zu Allah zurückkehrt, in dem Moment findet er Standhaftigkeit und Festigung in seiner Religion. Und präge ihnen als Gleichnis die Geschichte der Bewohner der Stadt, als die Gesandten zu ihr kamen. Als wir zwei zu ihnen sandten, da bezichtigten sie beide der Lüge und so brachten wir durch einen dritten Verstärkung. Sie sagten, gewiss, wir sind zu euch gesandt. Sie sagten, ihr seid nur menschliche Wesen wie wir. Nichts an Offenbarung hat der Al-Abama herabgesandt, ihr lügt nur. Was für ein Hochmut, was für eine Sturheit. Sie sagten, unser Herr weiß es, wir sind wirklich zu euch gesandt. Und uns obliegt nur die deutliche Übermittlung, nämlich von der Botschaft. Sie sagten, wir sehen in euch ein böses Vorzeichen. Wenn ihr nicht aufhört, werden wir euch ganz gewiss steinigen, und euch wird ganz gewiss schmerzhafte Strafe von uns widerfahren. Was für eine gewaltsame Reaktion auf, ja, eigentlich nur Worte. Die sagen ganz deutlich, wir wollen nur überbringen, lasst uns sprechen. Und sie reagieren mit aller Gewalt, mit Hochmut, mit Aggression. Ja, und wirklich, die meisten von uns, natürlich, wir haben alle verschiedene Umstände, aber ich denke, die wenigsten von uns haben schon solch einen Gewaltausbruch erleben müssen, nur weil sie Dawah machen wollten. Nur weil sie zu den absoluten Basisprinzipien der Religion einladen wollten. Und wir sehen hier, wie trotzdem in diesen harten und beengenden Umständen die Gesandten standhaft geblieben sind und bei dem geblieben sind, was Allah ihnen aufgetragen hatte. Sie sagten, euer Vorzeichen ist bei euch selbst. Ist es ein böses Vorzeichen, wenn ihr ermahnt werdet? Also haltet ihr das für ein böses Vorzeichen und wollt deswegen, dass wir schweigen, dass wenn ihr ermahnt werdet? Aber nein, ihr seid maßlose Leute. Also eure Vorzeichen sind bei euch selbst, soll heißen, dass euer Benehmen ist es, was euch schlechte Früchte bringen wird und nicht dass die Tatsache, dass wir hier euch ermahnen wollen oder euch eine Botschaft überbringen wollen. Im Gegenteil. Und es kam vom äußersten Ende der Stadt ein Mann gelaufen. Er sagte, O mein Volk, folgt den Gesandten. Schaut mal, die ganze Stadt ist gegen die Gesandten. Und von wo kommt jemand? Vom äußersten der Stadt. Vom äußersten Ende der Stadt. Der wahrscheinlich indirekt überhaupt davon erfahren hat, weil er kommt ja jetzt erst dazu. Das heißt, manchmal sind alle um euch herum gegen euch, aber Allah kann trotzdem Nutzen in dem bringen, wenn es gut und aufrichtig ist, was ihr tut. Folgt denjenigen, die von euch keinen Lohn verlangen und selbst rechtgeleitet sind. Das ist ein ganz großer Beweis für die Aufrichtigkeit einer Person, wenn diese Person selbstlos arbeitet. Das heißt, sie will für sich selber keinerlei Nutzen, sondern erwartet ihren Lohn in diesem Fall von Allah und will ohne Rückzahlung, ohne etwas zurückzubekommen, will sie einfach nur die Botschaft übermitteln, weil sie wirklich glaubt, dass darin der Nutzen für die anderen Menschen ist. Selbstlosigkeit ist eine große Eigenschaft aller Propheten. Und warum sollte ich nicht demjenigen dienen, der mich erschaffen hat und zu dem ihr zurückgebracht werdet? Das ist doch reine Logik. Der mich erschaffen hat. Warum sollte ich diesem nicht dienen? Habt ihr mich erschaffen, dass ich auf euch hören sollte? Der mich versorgt, zu dem ich und ihr alle zurückkehren werdet, der uns von vor unserer Schöpfung bis nach unserer Auferstehung durchgehend die Kontrolle über uns hat, dem wir alles verdanken. Warum sollte ich dem nicht dienen? Ja, und das ist eine große Erinnerung für uns alle, wenn auch immer uns jemand wieder mal darauf hinweist oder auslacht oder in Zweifel werfen möchte, das warum müsst ihr beten, warum fasten und ihr macht euer Leben so schwer und ihr dürft so vieles nicht und warum müsst ihr dies machen und warum müsst ihr das machen? Warum soll ich denn nicht dem dienen, der mich erschaffen hat und zu dem ich zurückkehren werde? Was könnte einfacher zu verstehen sein als diese Aussage? Warum sollte ich nicht dem dienen? Und in dienen gehört vieles. Warum sollte ich nicht dem gehorchen, folgen, lieben, an ihn denken? Die Zufriedenheit von diesem suchen, der mich erschaffen hat. Ja, was kann der Mensch uns schon geben? Er kann uns höchstens auslachen oder uns das Leben schwer machen. Wenn es ganz harte Umstände sind, dann kann er uns das Leben nehmen, aber selbst dann kehren wir zu Allah zurück. Und auch der Tod tritt nur ein, wenn Allah ihn geschrieben hat. Soll ich mir etwa anstatt seiner andere Götter nehmen? Wenn der Allerbarmer für mich Unheil will, nützt mir ihre Fürsprache nichts. Und sie können mich nicht erretten. Ich würde mich dann wahrlich im deutlichen Irrtum befinden. Gewiss, ich glaube an euren Herrn, so hört auf mich. Es wurde zu ihm gesagt, geht in den Paradiesgarten ein. Das heißt, sie haben ihm also dann das Leben genommen. Aufgrund dieser seiner Worte haben sie ihn ermordet und er wurde Schahid. Sie haben ihn aus dieser Welt verjagt und es wurde zu ihm gesagt, geh ein in das Paradies. Und Allah berichtet uns, wie es ihm dort dann ergangen ist, was er dort noch sagt. Er sagte, O wüsste doch mein Volk davon, dass mein Herr mir vergeben und mich zu den Geehrten hat gehören lassen. Also er im Paradies schon angekommen, hat er noch wohlwollende Gedanken für sein Volk und sagt, würden sie das doch jetzt wissen, dann würden sie sicherlich dem rechten Weg folgen. Wir sandten gegen sein Volk nach ihm keine Herrscher vom Himmel herab. Wir brauchten auch sonst nichts, gegen sie herabzusenden. Es war nur ein einziger Schrei nötig, da waren sie sogleich ausgelöscht. Also mit einem Ton, mit Lärm hat Allah sie vernichtet. Keine große Armee, keine große Herrscher. Das ist die Kraft des Menschen. Da hört die Gewalt des Menschen auf. Man sagt, Töne oder Schallpegel, die höher sind als 200 Dezibel, die töten einen Menschen in der Regel sofort. Ja, und Allah weiß, wie laut dieser Ton war, dass Allah sagt, da waren sie sogleich ausgelöscht. O schade um die Diener, es kommt kein Gesandter zu ihnen, ohne dass sie sich über ihn lustig machen würden. Sehen Sie denn nicht, wie viele Geschlechter wir vor Ihnen vernichtet haben und dass Sie zu Ihnen nicht zurückkehren? Und Sie werden alle insgesamt bei uns vorgeführt werden. Und ein Zeichen ist für Sie die tote Erde. Auch wieder Zeichen für was? Ich habe ja schon gesagt, das Jenseits ist ein ganz großes Thema in dieser, im ganzen Koran, aber besonders in dieser Sura. Ein Zeichen für das Kommen der Auferstehung, für das Jenseits. Wir machen sie lebendig und bringen aus ihr Körner hervor, so dass sie davon essen können. Und wir haben auf ihr Gärten mit Palmen und Rebstöcken geschaffen und auf ihr Quellen hervorströmen lassen, damit sie von seinen Früchten essen können. Nicht ihre Hände haben sie geschaffen, wollen sie denn nicht dankbar sein? Preis sei demjenigen, der die Paare alle erschaffen hat von dem, was die Erde wachsen lässt. Von ihnen selbst, also auch von ihnen selbst, sind in Paaren erschaffen und von dem, was sie nicht wissen. Also alles auf dieser Welt ist in Paaren erschaffen. Somit hat dann auch das Diesseits ein Paar, welches das Jenseits ist. Ja, das ist eine Folge davon, von dieser Tatsache, dass Allah in dieser Welt, und wir können das beobachten und wir bezeugen das, alles ist in Paaren erschaffen. Und ein Zeichen ist für sie die Nacht. Wir ziehen von ihr den Tag weg und sogleich befinden sie sich im Finsteren. Und die Sonne läuft zu einem für sie bestimmten Aufenthaltsort. Das ist die Anordnung des Allmächtigen und Allwissenden. Und dem Mond haben wir das rechte Maß in Himmelspunkten festgesetzt, bis er wieder wie ein alter Dattelrispenstiel wird, also ganz dünn wieder wird. Weder ziemt es der Sonne, den Mond einzuholen, noch wird die Nacht dem Tag zuvorkommen. Alle laufen in einer jeweils eigenen Umlaufbahn. Ja, wörtlich heißt das Schwimmen, also dieses Schweben und schnell, sich schnell bewegen ist auch in Yasbahun. وَكُلُّمْ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Und alle schweben sie sehr schnell in ihrer eigenen, jeweils eigenen Umlaufbahn. Daraus können wir so viel lernen. Die ganze Natur ist wirklich eine große Lehranstalt, eine große, jede einzelne Schöpfung ist ein Lehrer für uns, wenn wir es nur verstünden, mit offenen Herzen und Augen durch die Welt zu gehen. Dieser Gehorsam, dass diese großen Geschöpfe, Himmel, der ganze Himmel, die Sterne, die darin sind, Sonne und Mond, nach genau dem Ablauf, mit genau der Schnelligkeit, genau in die Richtung, genau auf der Umlaufbahn und das beständig, ohne Pause, ihrem Herrn gehorchen, sich genau dort befinden, wo ihr Schöpfer sie hinbefohlen hat und genau bis zu dem Ziel sich weiter bewegen und ständig sich bewegen, in ständiger, ständiger Bewegung sind und das alles im freiwilligen Gehorsam, bis die Sonne letztendlich aus dem Westen aufgehen wird, so wie und so wann es Allah gebieten wird, alles ist in Bewegung. Und wir wissen, dass die Forschung das erst seit kurzem, relativ menschheitsgeschichtlich gesehen, seit kurzem erst bewiesen hat, soweit sie ihr das möglich ist, dass die Sonne auch in Bewegung ist und nicht ein Fixpunkt ist. Ja, die Lehre, die wir auch darunter, den Gehorsam natürlich lernen wir daraus und auch, dass in der Bewegung ist wirklich Segen. Sich bemühen, immer etwas tun, nicht still bleiben, nicht stehen bleiben, sondern sich weiter bemühen, entwickeln und auf dieses eine Ziel, welches ist das Ziel? Auf Allah und seine Zufriedenheit weiterhin arbeiten. Alles in der Schöpfung ist in Bewegung. Und alles in der Schöpfung bewegt sich und kreist um ein Zentrum herum. Wir wissen, dass auch die Atome einen Kern haben, um das sich dann alles bewegt. Und darin sind wieder dann einzelne bewegliche Teilchen. Und alles bewegt sich. Der Mensch sollte auch sein Leben und seine Bemühungen, seine Wünsche und Bestrebungen um dieses eine Ziel kreisen lassen, und das ist Allahs Zufriedenheit. Und solange er andere Zentren hat, außer Allah, andere Dinge sucht und erstrebt und zufrieden machen will, dann hat er sein Leben auf schwache Stützen gestellt. Und ja, was sind schwache Stützen? Jederzeit kann alles zusammenbrechen. Wenn unsere Bemühungen aber und unsere Wünsche und unsere Sorgen um Allah herumkreisen, seine Zufriedenheit das Wichtigste, unser Lebensmittelpunkt ist, dann haben wir wirklich diese Aya umgesetzt, dass قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Das spricht, mein Gebet, mein Opfern, mein Leben und mein Sterben sind für Allah, den Herrn der Welten. Und ein Zeichen ist es für sie, dass wir ihre Nachkommenschaft auf dem vollbeladenen Schiff trugen, nämlich zur Zeit von Nuh a.s. Und wir haben ihnen etwas gleicher Art erschaffen, was sie besteigen. Und wenn wir wollen, lassen wir sie ertrinken. Dann gibt es niemanden, zu dem sie um Hilfe schreien könnten, und sie werden nicht gerettet, außer aus Barmherzigkeit von uns und als Nießbrauch auf Zeit. Ja, also alles, was wir schaffen im Leben, jetzt, selbst wenn das Schiff an Anlegeplatz anlegt, das ist ja auch etwas, was man geschafft hat, irgendwo anzukommen, irgendetwas zu erreichen, irgendwo anlegen zu können. Alles, was irgendein Mensch auf dieser Welt jemals erreicht hat, jemals erreichen wird, was heißt hier, außer aus Barmherzigkeit von uns und als Nießbrauch auf Zeit. Alles, was wir erreicht haben, ist eine Barmherzigkeit unseres Herrn. Und wenn zu ihnen gesagt wird, hütet euch vor dem, was vor euch und dem, was hinter euch ist, auf das ihr Erbarmen finden möget, wenden sie sich ab. Kein Zeichen von den Zeichen ihres Herrn kommt zu ihnen, ohne dass sie sich davon abwenden. Und wenn zu ihnen gesagt wird, gebt von dem aus, womit Allah euch versorgt hat, sagen diejenigen, die ungläubig sind, zu denjenigen, die glauben, sollen wir jemanden ernähren, den Allah, wenn er wollte, ernähren würde? Ihr befindet euch nur in deutlichem Irrtum. Das ist auch wieder ein ganz großer Beweis dafür, dass wenn jemand etwas nicht tun will, dann findet er irgendeine scheinheilige, fadenscheinige Ausrede und Rechtfertigung für sein Handeln. Ja, wer nicht überzeugt werden will, den kannst du nicht überzeugen. Selbst von so einer klaren Sache wie jemanden, der arm ist, zu speisen, wo kein verständiger Mensch sagen würde, ja, darin ist etwas Schlechtes. Selbst dafür finden sie ein Gegenargument. Und sie sagen, wann wird dieses Versprechen eintreten, wenn ihr wahrhaftig seid? Sie haben nur einen einzigen Schrei zu erwarten, der sie ergreift, während sie noch miteinander streiten. Das heißt, wenn der Tag der Auferstehung dann eintritt und einbricht, dann wird er sie so plötzlich ergreifen, dass sie gerade noch in ihren Alltagshandlungen sind. Sie streiten noch miteinander. Im Hadith heißt es, jemand, der Kleider verkaufen will, hat die Kleider ausgebreitet und die Stunde wird über ihn hereinbrechen. Und er wird die Kleider nicht mehr ineinander falten können. Genauso jemand, der seine Tiere tränkt, der wird sie nicht mehr wegführen können. Und so werden verschiedene Sachen überliefert. Das heißt, oder jemand, der sich außerhalb des Hauses befindet, wird nicht mehr zurück zu seinem Haus zurückkehren können. Die Stunde, wenn sie kommt, wird plötzlich über diese Menschen können. Da werden sie kein Vermächtnis mehr hinterlassen können und auch nicht zu ihren Angehörigen zurückkehren. Es wird ins Horn geblasen werden und damit wird dann die Stunde eingeläutet werden. Und da laufen sie sogleich schnell aus den Gräbern zu ihrem Herrn herbei. Über diesen Moment, wo die Auferstehung beginnt, wo der Tag der Auferstehung eingeläutet wird, darüber gibt es auch einige, auch ziemlich lange Überlieferungen des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Eins davon wird unter anderem bei Tabarani überliefert, heißt so ungefähr, dass der Gesandte Allahs gesagt hat, dass wahrlich Allah, als er die Himmel und die Erde erschaffen hatte, dann erschuf er das Horn, As-Sur, und dann gab er es dem Engel Israfil, und Israfil hat es schon an seinen Mund angesetzt und er starrt, also seine Blicke sind auf, er blinzelt noch nicht einmal, sondern er starrt auf den Thron, der Engel Israfil starrt auf den Thron und erwartet, wann es ihm befohlen wird, nämlich in das Horn zu blasen. Allahu Akbar. Und in einem anderen Hadith bei Tabari heißt es, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass wie soll ich mich so ungefähr freuen, also das heißt nicht, dass man immer traurig sein soll, aber wie soll ich mich übermäßig freuen, können wir vielleicht vorsichtig übersetzen. Und der Gefährte des Hornes hat doch schon das Horn an seinen Mund gesetzt und er hat schon seine Stirn gesenkt und erwartet den Befehl seines Herrn ab. Und das war sehr schwer für die Gefährten des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, so wird es überliefert. Und sie sagten, ja Rasulullah, was sagen wir dann? Also was sollen wir sagen? Und der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, befahl ihnen, sprecht, hasbunallah wa alallahi tawakkalna, uns genügt Allah und auf Allah vertrauen wir. Allah warnt uns, bevor es soweit ist, damit wir rechtzeitig noch Vorbereitungen treffen können. In einer anderen Überlieferung heißt es, er sagte, sprecht, hasbunallah wa ni'mal wakil, tawakkalna alallahi rabbina. Das uns genügt Allah und er ist der Beste, der Sachwalter. Wir vertrauen auf Allah, unseren Herrn. Also es gibt verschiedene Überlieferungen. Der Sinn ist mehr oder weniger derselbe. Ja, diese ganzen Ayat machen uns also deutlich, dass die Angelegenheit der Stunde eine wirklich gewaltige ist. Wie es uns nicht möglich ist, auch nur im Geringsten vorzustellen. Wenn jemand uns zum Beispiel nur sagen würde, dass diese Wohnung oder Haus oder Gebäude, in dem du wohnst, steht auf einem Stück Erde, für dem ein Erdrutsch vorausgesagt ist. Oder hier wird es bald ein Erdbeben geben. Oder irgendetwas wird passieren, dein Haus wird nicht mehr dort stehen, wo es jetzt steht. Dann, ich glaube, den wenigsten von uns wird dann möglich sein, noch in aller Ruhe in diesem Haus die Zeit zu verbringen. Sondern man wird sich ständig fragen, nicht, dass es heute Abend soweit ist. Nicht, dass es jetzt soweit ist. Nicht, dass die Kinder alleine zu Hause sind. Nicht, dass es morgen soweit ist. Man wird sich immer wieder, diese Sorge wird einen immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass ich muss vorbereitet sein. Ja, man wird eine Tasche gepackt halten, man wird schon mal nach einer anderen Wohnung Ausschau halten, man wird vorbereiten, man wird sich schützen, man wird Maßnahmen ergreifen. Warum? Weil diese Sorge einen bedrückt. Ja, und deswegen diese Sorge um Achira soll auch uns aktiv halten und soll auch uns bedrücken in dem Sinne, dass wir dazu getrieben, motiviert werden, uns so gut es geht vorzubereiten. Es wird ins Horn geblasen und da laufen sie sogleich schnell aus den Gräbern zu ihren Herren herbei. Es wird, in einem Hadith heißt es wird dreimal ins Horn geblasen werden. Der erste Ton wird für die allgemeinen Schrecken sein. Also alles wird dann zu Bruch gehen und so wie es im Koran halt beschrieben wird. Der zweite wird für die Ohnmacht, das heißt alle, die noch lebendig sind, werden sterben. Und der dritte Ton wird dann für die Auferstehung sein. Manche sagen auch, ein Schrei wird für die allgemeine Versammlung und Vorführung sein, dass alle Menschen bei ihrem Herrn versammelt werden. Allahu alam, da gibt es feine Unterschiede in den Meinungen, aber letztendlich geht es um dasselbe. Sie sagen, o wehe uns, wer hat uns von unserer Schlafstätte auferweckt? Das ist, was der Al-Abama versprochen hat und die Gesandten haben die Wahrheit gesagt. Es wird nur ein einziger Schrei nötig sein, da werden sie sogleich alle bei uns vorgeführt. Heute wird keiner Seele irgendein Unrecht zugefügt und euch wird nur das vergolten, was ihr zu tun pflegtet. Also keiner Seele wird Unrecht angetan, sondern jede wird wirklich nur das ernten, was sie selber auch vorausgeschickt hat, nur in dem Maße, wie sie gehandelt hat. Gewiss, die Insassen des Paradiesgartens sind heute in Beschäftigung und Vergnügen. Sie und ihre Gattinnen befinden sich im Schatten und lehnen sich auf überdachte Liegen. Sie haben darin Früchte und sie haben das, was sie erbeten. Schaut mal, was für ein Empfang im Paradies. Ja, jetzt sind sie also beim großen Festgelage, sie ruhen auf Liegen mit vorzüglicher Gesellschaft, vorzüglichen Umständen von Frieden und Nahrung und Sorgenlosigkeit. Ja, also das lange Fasten des Diesseits wird letztendlich im Paradies dann gebrochen. Denn der Gläubige fastet ja in seinem ganzen Leben in diesem Sinne, dass er in allem, was er tut, die Zufriedenheit Allahs zum obersten Gebot macht. Er folgt nicht seiner Neigung, er macht nicht das, wozu er gerade Lust hat, sondern er ist vorsichtig in seiner Speise, in seinem Umgehen mit anderen Menschen, in seinem Handeln, in seinen Planen für die Zukunft, was kann ich tun, was kann ich nicht tun, in seinem Erwerb von Lebensunterhalt, in allem, was er tut. Tut er nicht einfach nur das, worauf er Lust hat, sondern er hält inne und überlegt. Ist das etwas, was meinen Herrn zufrieden machen wird? Oder ist das etwas, was meinen Herrn unzufrieden machen wird? Und er enthält sich und er hält sich zurück und er hält aus und er ist standhaft und er gibt nicht dem zurück, dem er gerne zurückgeben würde, also an Üblem, mal zurück was sagen, mal austeilen, nicht nur einstecken, sondern er hält aus. Er hält sich an das Gebot, was Allah ihm gegeben hat und nicht das Gebot seiner eigenen Neigung und Begierden. Und dieses Aushalten, dieses Zurückhalten, dieses Fasten wird letztlich im Paradies, im Jenseits erst dann gebrochen. Und deswegen kriegen sie solch einen Empfang. Friede als Grußwort von einem barmherzigen Herrn. Also es wird von überall her ertönen, dass Friede, Friede sei mit euch, Friede sei auf euch, Friede sei um euch herum. Das wird der Gruß sein. Und das auch noch von Allah, von einem barmherzigen Herrn. Sondert euch heute von den Gottesfürchtigen ab, ihr Übeltäter. Habe ich euch, o Kinder Adams, nicht als Verpflichtung auferlegt, dass ihr nicht dem Satan dienen sollt? Gewiss, er ist euch ein deutlicher Feind. Und dass ihr mir dienen sollt, das ist ein gerader Weg. Er hat ja doch viele Geschöpfe von euch in die Irre geführt. Hattet ihr denn nicht begriffen? Das ist die Hölle, die euch stets angedroht wurde. Ihr sollt ihr heute ausgesetzt sein dafür, dass ihr ungläubig wart. Heute versiegeln wir ihnen ihre Münder, ihre Hände werden zu uns sprechen und ihre Füße Zeugnis ablegen über das, was sie erworben haben. die Organe, die Hände, die Füße, unsere Haut, alles registriert, nimmt auf, dokumentiert, was wir alles so tun. Und am Tag der Auferstehung wird Allah diesen Körperteilen die Fähigkeit geben, das alles auch abzurufen. Ja, heute will man auch zum Beispiel, Menschen wollen das sogar schon, beweisen, gibt es Versuche, das zu wissenschaftlich zu beweisen, dass die Haut wie ein Aufnahmegerät funktioniert und alle Wellen, Tonwellen, Schallwellen werden auf ihr gespeichert und es kann Möglichkeit geben, diese auch wieder abzurufen. Stellt euch mal vor, ihr seid irgendwo allein oder mit einer anderen Person oder nur am Telefonieren, kein Mensch hört zu und eure eigene Haut dokumentiert, was ihr alles von euch gegeben habt. Hier im Arabischen nennt man auch die Handfläche, wenn man diese aufhält, wird sie auch Safha genannt und die Buchseite wird auch Safha genannt. Ja, es wird alles auf ihr draufgeschrieben. Ein iPad ist ungefähr so groß wie die Handflächen aneinander. Stellt euch vor, die Hände werden am Tag der Auferstehung solche Möglichkeiten haben, dass sie alles wieder darlegen können, was sie alles so mitbekommen haben, was sie alles so erlebt haben. Ja, das ist auch so, das kann so peinlich auch werden, jetzt wirklich, also damit wir uns auch wenigstens schämen, dass das uns passieren wird und uns dafür vorbereiten, dass das eben nicht mit uns passiert. Manchmal ist ja so, wenn man irgendwas am Erzählen ist und die Kinder kommen dazwischen und sagen, nein, Mama, so und so war das aber nicht. Und in dem Moment, obwohl jeder weiß, das ist ein Kind und auf ein Kind kann man sich jetzt nicht verlassen, was das Kind unbedingt sagt, aber in dem Moment ist es doch einfach peinlich, weil deine Aussage in Frage gestellt wird. Ja, stellt euch mal vor, am Tag der Auferstehung wird man gar nicht die Möglichkeit haben, der Mund wird versiegelt und deine eigenen Organe plaudern alles aus, was sie wegen dir haben alles mitmachen müssen. Allah möge uns bewahren, Allah möge uns eingeben, dass wir das, was Allah uns an Möglichkeiten, Händen, Füßen, Sprechen, Sehen, alles gegeben hat, dass wir das dafür einsetzen, Allah näher zu kommen und uns nicht diese Dinge selbst zum Feind machen. Und wenn wir wollten, würden wir ihre Augen auslöschen. Und sie laufen dann zum Weg um die Wette, aber wie können sie ihn da sehen? Wenn wir wollten, würden wir sie auf ihrer Stelle verwandeln, so dass sie nicht mehr vorangehen können und auch nicht zurückkehren. Wem wir ein langes Leben gewähren, den lassen wir in seiner Gestalt eine Kehrtwendung machen. Begreifen sie denn nicht? Der Mensch wünscht sich ja immer mehr als alles andere, ein langes, langes Leben zu bekommen. Manchmal kehrt dieser Wunsch sich gegen uns, indem nämlich das lange Alter, das lange Leben uns ein Alter einbringt, welches uns zurück zu Kindern macht, welches uns wieder so schwach, so hilflos und manchmal sogar so unwissend wie ein kleines Kind wieder macht. Das heißt, es gibt also nur zwei Möglichkeiten. Entweder man ist ein wenig kürzer hier und kehrt schnell zu Allah zurück, oder man ist zwar lange hier, muss aber trotzdem irgendwann zu Allah zurückkehren und es kann dann halt passieren, dass man eine Stärke, eine Fähigkeit nach der anderen, die man in der Jugend, in dem Reifealter erworben hatte, eine nach der anderen wieder verliert und letztlich wieder wie ein kleines Kind werden kann. Allah möge uns vor der Schwäche im Alter bewahren, Allah möge uns ein gesundes Leben geben, aber wir wissen auch, gegen das Alter ist kein Kraut gewachsen. Man kann es vielleicht hier und da ein wenig aushaltbarer machen, aber das Alter selbst kann kein Mensch aufhalten. Ja, also so oder so, entweder kehrt ihr schwach und gebrechlich zu Allah zurück, oder ein wenig früher, während ihr noch stark und voller Fähigkeiten seid, aber zu Allah zurückkehren werdet ihr auf jeden Fall. Und das Erstaunliche ist ja, dass das weiß jeder Mensch, also da muss man auch nicht gläubig sein, um das zu akzeptieren, diesen Lauf des Lebens, das ist einfach eine Natur, die wir alle beobachten können. Nichtsdestotrotz Erstaunen über die Sturheit, den Egoismus und der Oberflächlichkeit der Menschen. Dass sie trotzdem nur für sich planen, nur kurz planen, immer nur kurz vor den Tod denken und nicht darüber hinaus. Ein Erstaunen über den Menschen, der trotzdem nur an sich denken kann, der trotzdem ein Leben führt, als ob er ewig hier bleiben würde und er nicht zu Allah zurückkehren würde.